Deutschlandfunk Kultur Kriminalhörspiel. Konstantinopel. Konstantinopel ist die Königin der Städte, hat mal jemand gesagt. Und dieser jemand hat gar nicht so Unrecht. Konstantinopel ist wunderschön, wenn man nicht allzu nah herangeht. Gute 3 Wochen waren wir jetzt schon hier. Wir hatten alle Sehenswürdigkeiten besichtigt. Die Hagia Sophia, die Eyüp-Moschee, das Kloster der heulenden Derwische, den alten Sultanspalast. Und jetzt war uns langweilig. Präziser gesagt, mir war langweilig. Der Professor langweilt sich bekanntlich nie. Er arbeitete fleißig. Vielleicht an seiner atomaren Strukturtheorie oder an einer neuen Erfindung, während ich aus dem Fenster unseres Salons im Pera Palace Hotel lehnte und die Aussicht beguckte, die hauptsächlich aus dem städtischen Zentralfriedhof bestand. Mein lieber Hedge, es hat geklopft. Habe ich gehört, Professor. Ja, und wollen Sie nicht öffnen? Schon unterwegs. Für Herrn Professor, durchboten. Vielen Dank. Ein Liebesbrief für Sie, Professor. Ach, Ihr Humor, mein lieber Hedge, ist manchmal von enervierender Schlichtheit. Ja. Lassen Sie sehen. Hochverehrter Herr Professor, Ihre Verdienste und Leistungen auf allen Gebieten der Naturwissenschaft sind der Welt bekannt, in der Tat. Ich erlaube mir daher, Ihr Interesse voraussetzend, Ihnen folgendes Angebot zu unterbreiten. Hochinteressant. So begann unser unglaubliches orientalisches Haremsabenteuer, das ich den Fall des Mondes von Mekka nennen möchte, oder auch die Entführung aus dem Serai. Für die Geschichte sei das genaue Datum festgehalten. Es war der 10. November des Jahres 1904. Hören Sie zu, Hedge. Ein Freund besitzt ein altes arabisches Manuskript des Ibn Sina, betitelt von den geheimen Eigenschaften der Stoffe und Elemente. Er wäre bereit, sich für die bescheidene Summe von 5.000 Piastern davon zu trennen. 5.000 Piaster, das sind, warten Sie mal, ungefähr 250 Dollar. Ja, ja, ja. Sind Sie zum Kauf bereit, so treffen Sie mich heute Abend 6 Uhr am großen Bazar vor dem Eingang, welcher der Moschee des Sultans Bayezid gegenüberliegt. Mit dem Ausdruck vorzüglichste Hochachtung, ein Freund der Wissenschaft. Ohne Namen? Ja, ja, so scheint es. Werfen Sie den Wisch in den Papierkorb. Aber Hedge! Es geht um ein der Wissenschaft völlig unbekanntes Manuskript des großen Ibn Sina. Nie gehört von dem Mann. Ich bin es gewohnt, mein lieber Hedge, Ihrer grenzenlosen Unbildung immer wieder auf die Sprünge zu helfen. Ibn Sina, der westlichen Welt auch bekannt als Avicenna, war der bedeutendste arabische Wissenschaftler des 11. Jahrhunderts. Ah, so eine Art Van Dusen des Mittelalters. In etwa. Ein unbekanntes Werk von ihm. Wie spät ist es? 5 nach 5. Schon? Stehen Sie nicht herum. Bringen Sie mir Mantel und Hut. Lassen Sie eine Droschke vorfahren. Sie wollen also tatsächlich... Ach, natürlich will ich. Und Sie kommen mit. Natürlich. Wenn es um die Wissenschaft geht, dann ist er nicht zu halten. Immerhin ist Professor Dr. Dr. Dr. Augustus van Dusen, zu benannt die Denkmaschine, der größte Naturwissenschaftler unserer Zeit. Und, nicht zu vergessen, auch der größte Amateurkriminologe. Wir fuhren also von Pera über das Goldene Horn nach Stambul und stiegen am Eskiserei aus, vor dem großen Bazar. Auf dem Platz wimmelte es von Spaziergängern, Baklava- und Sherbet-Verkäufern, verschleierten Frauen, Kindern, Pferden, Fuhrwerken und Hunden. Hallo, Professor van Dusen, Effendi. Was ist denn das für ein... Hallo! Durch das Gewimmel schob sich eine höchst kuriose Gestalt. Eine große Kugel im gelben Gewand, darüber eine kleinere Kugel, ebenfalls gelb, und darauf als Krönung ein knallroter Fes. Und diese bunte Kugelei rollte grinsend auf uns zu. Stachen Sie doch nicht so, Hedge, etwas mehr Takt, wenn ich bitten darf. Haben Sie noch nie einen Eunuchen gesehen? Ein Eunuch? Ein richtiger, echter, lebendiger Eunuch? Also wenn ich das zu Hause in Amerika erzähle... Bitte, bitte. Sie sind Professor van Dusen, Effendi. Ich erkenne Sie. Sie sehen aus wie auf Ihren Bildern. Das mag sein. Wer sind Sie? Namen, Effendi, sind Schall und Rauch. Sehen Sie in mir die unwürdige Person, welche sich erlaubt hat, Ihnen ein Manuskript des großen Ibn Sina zu offerieren. Ibn Sina? Haben Sie es bei sich? Ich bedauere unendlich, Professor Effendi. Ich bin lediglich der Vermittler. Wo ist es? Der Besitzer sollte hier zu uns stoßen, doch zum Unglück ist er verhindert. Es ist nötig, dass wir ihn in seinem Hause treffen. Warum nicht bei uns im Hotel? Völlig unmöglich, Effendi. Kommen Sie. Es ist nur, wie sagen Sie, ein Katzensprung. 2-3 Minuten und da sind wir bei dem wunderschönen Manuskript. Was ist los, meine Herren? Bitte mir zu folgen. Wir folgten durch Stambul, über die Galata-Brücke, durch Pera, vorbei am Derwischkloster und an der Artilleriekaserne. 10 Minuten vergingen, eine halbe Stunde, eine ganze. Die Gegend wurde finster und damit meine ich nicht nur die kaum vorhandene Straßenbeleuchtung. In den engen Gassen ab und zu eine schmutzige Kneipe. Zwielichtige Gestalten in den Torwegen. Die Sache war mir immer weniger geheuer. Wenn ich nicht irre, ist dies hier der Stadtteil St. Dimitri. Ja, ja, Professor Effendi, St. Dimitri, kommen Sie. Moment mal, St. Dimitri, das ist doch ein ganz verrufenes Viertel. Unterwelt, Gangster. Übertrieben, Effendi, stark übertrieben. Nur keine Angst, gleich sind wir da. Ach, das erzählen Sie uns schon seit Stunden, alter Freund. Hier stinkt was, Professor, wir sollten umkehren. Tja, vielleicht haben Sie ausnahmsweise recht, mein lieber Hedge. Sie wollen nicht weiter, meine Herren. Das macht nichts. Wir sind so gut wie am Ziel. Was ist das? Ein Überfall! Ich muss doch sehr bitten, nehmen Sie Ihre Hand von meiner... Auf den Pfiff unseres dicken Führers stürzten sich 4 oder 5 Männer mit Knüppeln auf uns. Wir wehrten uns, aber gegen die Überzahl waren wir machtlos. Ich sah, wie der Professor was auf den Kopf kriegte und zusammenbrach. Und gleich darauf wurde es auch mir sehr plötzlich und schmerzhaft schwarz vor den Augen. Als ich wieder zu mir kam, war ich gefesselt und lag auf Brettern, die in höchst unangenehmer Weise schwankten und schlingerten. Der Kopf tat mir weh und dem Professor neben mir offenbar auch. Sind Sie wach, Professor? Ach. Wie fühlen Sie sich? Eine ausgesprochen intelligente Frau, ja. Mein lieber Hedge. Also, mir brummt der Schädel. Ja. Und mein Magen. Halten wir uns nicht mit Nebensächlichkeiten auf, orientieren wir uns. Wo sind wir? In einem Boot, würde ich sagen. Ach, ganz recht, in einem Ruderboot oder Kajük, wie man sich hierzulande ausdrückt. Zweite Frage. Wo befindet sich das Boot? Na, auf dem Wasser natürlich. Präzise bitte. Wo auf dem Wasser? Woher soll ich das wissen? Aber Hedge. Sehen Sie zum Himmel. Hedge, betrachten Sie die Sterne. Sterne? Die habe ich vorhin gesehen. Die einzigen Sterne, bei denen ich mich auskenne, stehen auf der Cognac-Flasche. Also sagen Sie schon, Professor, wo sind wir? Studium des Sternenhimmels und Vergegenwärtigung der Landkarte lassen mich mit absoluter Sicherheit konstatieren. Wir befinden uns am südlichen Ende des Bosporus, kurz vor seinem Eintritt ins Marmarameer. Unser Kurs ist Süd-Südost, das heißt in Richtung auf die Gesil Adalar oder Prinzeninseln. Moment, Hedge. Aller Wahrscheinlichkeit nach steuern wir Oxia an. Die westlichste Insel der Gruppe. Na bitte. Die Denkmaschine funktioniert noch. Der Schlag auf den Schädel hat Ihnen anscheinend nicht geschadet, Professor. Dank. Wissen Sie vielleicht auch, was das Ganze soll und was uns auf Oxia erwartet? Ich muss Sie enttäuschen, mein lieber Hedge. Ah. Das weiß ich nicht. Noch nicht. Warten wir es ab. Etwa 3 Stunden später stieß das Boot gegen einen Landesteg. Unser hinterlistiger Freund, der Eunuch, trug uns an Land. Ein kräftiges Kerlchen, auch wenn ihm dies oder jenes fehlen mochte. Und während das Boot mit den Rudern sofort wieder ablegte und in der Dunkelheit verschwand, schnitt er unsere Fesseln durch und stellte uns auf die Füße. Bitte mir wieder zu folgen, meine Herren. Wir sind gleich da, ich weiß. Hedge, die Frage ist nur wo. Im Palast meines Herrn, Effendi. Und mein Herr erwartet Sie bereits mit großer Sehnsucht. Folgen Sie mir. Wir folgten ihm durch Büsche und Bäume. Anscheinend ein Park. Ab und zu sahen wir, undeutlich in der nächtlichen Dunkelheit, Pavillons und Häuser. Eines der Häuser wurde immer deutlicher, immer größer. Schließlich stieß unser Führer die Tür auf und wir traten ein. Wir befanden uns in einem Empfangszimmer. Vor uns ein Divan und ein niedriges Tischchen. An den Wänden und auf dem Fußboden kostbare Teppiche. Neben der Tür verbeugte sich eine Gestalt, die wie die kleinere Ausgabe unseres Führers aussah. Bitte nehmen Sie Platz! Ali! Was befiehlst du, Gisla Agassi? Eile zum Herrn und melde ihm die Ankunft von Professor Van Dusen. Und Hutchinson Hedge. Hören ist gehorchen. Kneifen Sie mich, Professor. Warum sollte ich das tun? Damit ich aufwache, natürlich. Ich träume gerade irgendwas Komisches aus 1001 Nacht. Es naht der Herr, seine Hoheit Selim Pascha, Aufseher der Schatzkammern des Beherrschers der Gläubigen, des Königs der Könige, des allmächtigen Padischah. Und damit trat die so angekündigte, erhabene Persönlichkeit ins Zimmer. Ein kleiner Mann, alttürkisch gekleidet. Turban, Schnabelschuhe, kurze Jacke, weite Hosen. Faltig und verschrumpelt, aber offenbar noch sehr lebendig. Er setzte sich mit verschränkten Beinen auf den Boden und sah uns mit seinen stechenden schwarzen Augen ins Gesicht. Sie wissen, wer ich bin. Meine Macht ist groß im Osmanischen Reich. Und auf dieser meiner Insel ist sie unumschränkt. Deshalb habe ich Sie hierher gebeten. Gebeten ist gut. Hier, fern vom Festland und von den Schifffahrtslinien, sind Sie mir völlig ausgeliefert. Ich kann Sie in Säcke nähen und ins Meer werfen lassen. Wenn es sich unbedingt sein muss. Oder ich lasse Ihnen Kaffee mit gestoßenem Glas servieren. Apropos, Mahmoud, Kaffee für meine Gäste. Hören ist gehorchen. Wo war ich richtig? Säcke, gestohlenes Glas. Nicht zu vergessen gewisse Spezialinstrumente im Keller, die auch den widerspenstigsten Menschen in ein Lamm zu wandeln vermögen. Doch dies, meine Herren, so nebenbei zu Ihrer Information. Es wird Ihnen nichts geschehen, wenn Sie tun, was ich wünsche. Mein Gott, Professor, das ist ja hier schlimmer als in der Peter-und-Paul-Festung beim seligen Minister. Bleibe. Seien Sie still, Hedge. Was verlangen Sie von uns, Pascha? Ich verlange nichts, Professor. Ich ersuche Sie um eine Gefälligkeit. Mhm. Um einen kleinen Dienst, der einem so eminenten Kriminologen nicht schwerfallen wird. Ich kenne Sie, Professor. Ich habe von Ihren großen Fällen gehört. Ich bewundere Sie. Oh, sehr schmeichelhaft, Pascha. Als sich heute Morgen ein kleines Problem ergab, sagte ich mir sofort, Professor van Dusen ist in Konstantinopel. Professor van Dusen wird das Rätsel aufklären. Tja, ich... Ja, ich befahl Mahmoud, meinem Kislaagase oder Obereunuchen, gehe und bringe mir Professor van Dusen. Und Mahmoud hörte und gehorchte, das wissen wir. Worum geht es? Um nichts Geringeres, Professor, als um den Mond von Mekka. Falls Sie es nicht wissen, der Mond von Mekka ist der größte Diamant der Welt. Größer als der Koh-i-Noor, als der Orlov am Zepter des russischen Zaren, als der Großmogul aus dem Schatz des Schah von Persien. Er ist von reinstem Wasser, wiegt ganze 800 Karat und hat die Form einer flachen, runden Scheibe mit einem Durchmesser von fast 12 Zentimetern. Deshalb und weil er aus dem Besitz des Propheten Mohammed stammt, hat man ihm den Namen Mond von Mekka gegeben. Der Mond von Mekka wurde gestohlen. Und wie ich annehme, soll ich den Diebstahl aufklären? So ist es, Professor. Weshalb haben Sie mich denn hierher bringen lassen? Der Mond von Mekka wird meines Wissens in Istanbul aufbewahrt, im alten Serail des Sultans, im Pavillon Hirkais Sherif Odyssee, zusammen mit Mantel und Fahne des Propheten. Im Prinzip ja, Professor. Und dennoch wurde der Stein hier, in diesem Palast, gestohlen. Mhm. Lassen Sie mich erzählen. 3 Monde sind vergangen, seit ich meinen Geburtstag feierte. Aus diesem Anlass machte mir mein Untergebener Nuri Bey, der zweite Aufseher der Schatzkammern, einige Sklaven zum Geschenk. Und unter diesen befand sich eine 16-jährige Tscherkessin von den Schneegipfeln des Kaukasus. Emine, das Licht meiner Augen und die Lust meines Lebens. Die Sonne meiner Tage, der Mond meiner Nächte. Alter Genießer. Apropos, Mond. Emine hatte den Wunsch, den kostbarsten aller mir vom Sultan anvertrauten Schätze, den Mond von Mekka, mit eigenen Augen, was für Augen zu sehen, mit ihren Händen, was für Händen zu berühren. Sie bat, sie flehte. Und ich, meine Herren, ich gab ihr schließlich nach. Als ich gestern Abend aus der Hauptstadt hierher zurückkehrte, trug ich den Stein in seiner Schatulle bei mir. Wie glücklich war Emine und wie dankbar. Doch in der Nacht, meine Herren, wurde der Mond von Mekka gestohlen. Von wem und auf welche Weise, das weiß ich nicht. Ich weiß nur, wenn der Stein sich nicht bald wieder an seinem Ort befindet, wird der Sultan davon hören und er wird seine taubstummen Henker aussenden und sie werden an mein Tor klopfen und sie werden eintreten und mir die seidene Schnur um den Hals legen. Schaffen Sie ihn wieder her, Professor. Wenn ein Mensch dazu in der Lage ist, dann sind Sie es. Ohne Zweifel. Nun gut, machen Sie mich mit den näheren Einzelheiten. Wollen Sie wirklich, Professor, nachdem er Sie entführt hat und auf den Kopf gehauen hat? Mein lieber Hedge, verschwenden Sie keine Energie mit nutzlosen Protesten. Vergessen Sie nicht, wir befinden uns in der Hand des Paschas. Sehr vernünftig, Professor. Ja. Fangen wir gleich an. Als erstes wäre wohl eine Besichtigung des Tatortes angebracht. Wo wurde der Mond von Mekka gestohlen? In meinem Harem, Professor. Sie wissen, was das heißt. In etwa, Pascha, in etwa. Ihre Sitten und Gebräuche sind mir nicht gänzlich unbekannt. Grundsätzlich darf kein Mann den Harem betreten. Abgesehen von mir natürlich und von meinen Eunuchen. Aber unter diesen Umständen Es geht immerhin um den Diamanten des Propheten. Und um Ihr kostbares Leben. Na, gewiss das auch. Und da Sie ja nur Ungläubige sind, das ist nicht abwertend gemeint, will ich Ihnen ausnahmsweise die Erlaubnis geben. Gilt das auch für mich? Selbstverständlich, Mr. Hedge. Ach, wunderbar. Ich sehe schon die Schlagzeilen vor mir in Daily New Yorker. Die Geheimnisse des orientalischen Liebeslebens. Unser furchtloser Reporter Hutchinson Hedge berichtet direkt aus dem Harem. Darf ich mir Notizen machen? Nur zu, Mr. Hedge. Schreiben Sie so viel Sie wollen. Kommen Sie, ich werde Sie führen. Geh voraus, Mahmud. Hören ist gehorchen, O Pascha. Wir gingen wieder durch den Park in ein anderes Haus und landeten schließlich in einem kleinen, kahlen Raum ohne Fenster. Das sollte ein Harem sein. Wo waren denn die Odalisken, die Bauchtänzerinnen, das Ganze drum und dran? Hier gab es nicht mehr zu sehen als einen Tisch und auf dem Tisch eine offene Schatulle aus purem Gold, daneben ein rotes Samtkissen. Ich war enttäuscht. Warten Sie nur ab, Mr. Hedge. Sie kommen noch auf Ihre Kosten. Dies ist der Tatort, Professor. Aha. Der Stein lag wo? Auf dem Kissen, Professor. So. Und das Kissen befand sich neben der Schatulle, nicht in ihr, wo es offensichtlich hingehört. Warum? Ich weiß nicht. Zufall wahrscheinlich. Ist das wichtig? In einem kriminologischen Fall, mein lieber Pascha, ist alles wichtig. Haben Sie den Mond von Mekka gestern Abend hier abgelegt? Ja, das heißt, eigentlich war es Emine. Sie wollte ihn bis zur letzten Sekunde in der Hand halten. Ja, interessant. Sie verließen dann den Raum. Und am nächsten Morgen war der Diamant verschwunden. Hm. Kein Fenster. Das ist praktisch. Nur eine Tür, bewacht. Selbstverständlich, Professor von Mahmud. Von Mahmud, so. Im Zimmer? Nein, Professor Effendi, draußen vor der Tür. Irgendetwas gehört? Nein, Professor Effendi. Hat niemand den Raum betreten? Niemand, Professor Effendi. Sie selbst auch nicht, Mahmud? Professor Effendi. Damit Sie nicht auf falsche Gedanken kommen, Professor, für meinen guten Mahmud lege ich die Hand ins Feuer. Mhm. Er ist mein ältester und treuester Eunuch, ein altes Familienerbstück. Vater war wohl auch schon Eunuch bei Ihnen. Hedge, Ihre faulen Witze können Sie sich sparen. Morgen, bei Tageslicht, werde ich den Raum eingehender untersuchen. Ich glaube, es wird Zeit, dass wir ins Bett kommen. Gleich neben dem Harem habe ich Ihnen einen Pavillon herrichten lassen. Mahmud, schicke uns Ali. Hören ist gehorchen, O Pascha. Ali, Sie haben ihn vorhin bereits gesehen. Professor Ali wird Sie bedienen, begleiten, sich stets in Ihrer Nähe aufhalten. Zu aufmerksam. Er ist intelligent, geschickt. Und obwohl ich ihn erst ein Vierteljahr besitze, hat er sich in meinem Haushalt unentbehrlich gemacht. Er wird Ihnen von Nutzen sein, wenn Sie den Harem unter die Lupe nehmen. Ich habe zwar schon alles durchsuchen lassen, aber Sie, Professor, sehen ja bekanntlich mehr als andere. So ist es, Pascha. Sie sind davon überzeugt, dass sich der Mond von Mekka noch auf der Insel befindet? Unbedingt. Seit gestern hat sie niemand verlassen. Bis auf Mahmud. Natürlich. Aber Mahmud ist unverdächtig. Außerdem habe ich ihn gründlich durchsuchen lassen, bevor er ins Boot stieg. In das einzige Boot, Professor. Das heißt, wir sind abgeschnitten. Ja, Professor. Der Diamant ist also noch hier und sein Dieb ebenfalls. So scheint es. Was befiehlst du, O Pascha? Führe unsere Gäste in ihren Pavillon, Ali. Ich höre und gehorche. Bevor wir in die Betten krochen, führten wir, der Professor und ich, trotz der späten Stunde noch ein kurzes Gespräch. Ich war ganz vergnügt, der Professor offenbar weniger. Machen Sie nicht ein so aufreizend fröhliches Gesicht, mein lieber Hedge. Zum Frohsinn besteht nicht die geringste Veranlassung. Meinen Sie? Also, mir geht's gut. Ein hübscher Pavillon, ein weicher Divan, Essen, Trinken, Wasserpfeife. Manchmal frage ich mich, ob Sie unter Ihrem Scheitel wirklich ein Hirn Ihr eigen nennen oder nur einen Hohlraum. Also ich muss schon gehen. Ist Ihnen denn nicht klar, dass wir uns in Gefahr befinden? In akuter Lebensgefahr? Ach was, Professor, Sie sind eine alte Unke. Und Sie ein ahnungsloser Engel. Passen Sie auf. Der Pascha hat uns nichts verheimlicht, weder seinen Namen noch seinen Rang. Und auch nicht, was ihm widerfahren würde, wenn der Sultan Wind vom Diebstahl des Mondes von Mekka bekommt. Na und? Der Sultan wird nie was erfahren, weil Sie, Professor, den Stein sehr schnell wieder ranschaffen, oder? Selbstverständlich werde ich den Fall lösen. Wahrscheinlich schon morgen. Das ist nicht die Frage. Aber was, mein lieber Hedge, was wird dann geschehen? Geschehen? Was soll denn geschehen? Folgendes. Der Pascha wird sich derjenigen Mitwisser entledigen, die nicht, wie seine Sklavinnen und seine Eunuchen, ohnehin seiner Kontrolle unterliegen. Aua! Mir schwant was? Das wurde aber auch Zeit. Was Sie meinen, man wird uns beide in Kartoffelsäcke stecken und... So ungefähr. Und da sitzen Sie so ruhig auf Ihrem Divan, Professor? Tun Sie doch was. Kommt Zeit, kommt Rat, mein lieber Hedge. Vertrauen Sie mir. Sie wissen doch, Professor Dr. Augustus von Dusen findet immer einen Ausweg. Hoffentlich. Mit absoluter Sicherheit, mein lieber Hedge. Am nächsten Morgen stellten wir uns in Begleitung bzw. unter Bewachung des schlauen Ali wieder am Tatort ein und Professor Van Dusen machte sich ans Werk. Solide Wände. Kein geheimer Gang. Kein doppelter Boden. Und die Decke. Aha. Was haben wir denn da? Wo denn? Was denn? Ali! Ali! Was befehlen Sie, Professor Effendi? Eine Auskunft. Was befindet sich über diesem Raum? Nichts Besonderes, Professor Effendi. Nur der Boden. So, der Boden. Den möchte ich mir genauer ansehen. Kommen Sie, Hedge. Oben auf dem Boden war es längst nicht so staubig, wie ich erwartet hatte. Ali leuchtete, der Professor machte Kniebeugen und ich sah zu. Hier etwa müssten Sie sein. Und hier sind Sie auch. Sehen Sie? Die beiden kleinen Löcher da? In diese, mein lieber Hedge. Kommen Sie, überzeugen Sie sich. Sie gehen durch den Deckenbalken und ermöglichen die Beobachtung des unter uns liegenden Zimmers. Des Tatortes, mein lieber Hedge. Na und? Mit dem Diebstahl können die Löcher ja wohl nichts zu tun haben. Viel zu klein, Professor Effendi. Genau. 5 Zentimeter Durchmesser, würde ich sagen. Und der Mond von Mekka hat 12. Und da man bekanntlich Diamanten nicht zusammenfalten oder sonst wie verkleinern kann. Was kratzen Sie denn da? Das ist ja interessant. Halten Sie mal die Laterne tiefer, Ali. Noch was entdeckt, Professor? In der Tat, mein lieber Hedge. In einem der Löcher diese weiße Faser. Wahrscheinlich vom Scheuerlappen. Kaum. Scheint sich vielmehr um eine mineralische Faser zu handeln. Wenn Ihnen das was sagt. Sehr viel, mein lieber Hedge. Fast ebenso viel wie ein weiterer Fund. Tja, hier, der winzige gelbe Fleck. Ja, Hedge, der winzige gelbe Fleck auf dem Fußboden. Und nun, mein lieber Ali, führen Sie uns durch den Harem Ihres Herrn. Alles einsteigen zur großen Haremstor. Hören ist gehorchen, Professor Effendi. Folgen Sie mir in die Gemächer der Odalisken. Mit dem Harem, meine Damen und Herren, ist es wie mit den meisten Dingen im Leben. Vorher denkt man sich wunderbar und dann kommt die große Enttäuschung. Ein Harem ist weder geheimnisvoll noch aufregend. Ein Harem ist nichts anderes als ein Kloster für verheiratete Frauen mit Eunuchen. Eine Gruppe niedriger Häuser, in den Häusern ganz normale Wohn- und Schlafzimmer, in den Zimmern vermummte, verschleierte Frauen. Ab und zu ein grimmig glotzender Eunuch. Das war alles. Der Professor suchte ein bisschen, aber nicht sehr intensiv. Aufmerksamer wurde er erst, als wir die Garderobe der Haremsdamen besichtigten. Er interessierte sich aber nicht für türkische Pumphosen oder Pariser Modellkleider, sondern ausgerechnet für ein paar schlichte Regenpelerinen aus Kautschuk. Aus England, Professor Effendi. Firma McIntosh. Wollen Sie durchsuchen? Nein, nicht nötig. Gehen wir weiter. Ein Schuppen, Effendi. Für Gartenstühle und dergleichen. Sieh an, ein Filozeped. Einige der Damen pflegen bei schönem Wetter im Park zu radeln, Effendi. Ach, sehr interessant. Dann gibt es doch sicher auch eine Werkstatt. Jawohl, Professor Effendi. Hier in der Ecke. Reifen, Luftpumpen, Gummilösung, ausgezeichnet. Ganz ausgezeichnet. Ich wusste zwar nicht, was an Luftpumpen und Gummilösung ausgezeichnet sein sollte, machte mir aber weiter keine Gedanken darüber. Professor van Dusen weiß immer sehr genau, was er tut. Schließlich waren wir mit der Besichtigung so gut wie fertig. Wir standen auf dem freien Platz zwischen den Haremsgebäuden. Aus einem Wasserbecken vor uns stieg eine Fontäne in die Luft. Hier pflegt der Pascha mit seinen Odalisken zu feiern. Orgien? Hedge, zügeln Sie Ihre Fantasie. Also hier, Professor, habe ich zum ersten Mal ein richtiges Haremsgefühl. Das Planschbecken, der Springbrunnen. Jetzt fehlt bloß noch, dass aus irgendeiner Ecke eine liebliche Stimme ertönt. Retten Sie mich, mein Herr. Lieber Hedge, Sie sind ein Romantiker. Das Leben ist kein Groschenroman. Ja, weiter, Ali. Die Zeit drängt. Hören ist gehorchen, Professor Effendi. Wir besuchen nun die Quartiere der Eunuchen. Hier entlang. Retten Sie mich, mein Herr. Unsinn. Was gibt's nicht? Retten Sie mich. Jetzt ist es soweit. Ich sehe weiße Mäuse. Ich bin keine weiße Maus, mein Herr. Offenbar nicht. Sie sprechen ja Englisch. Lassen Sie sich durch meine Kleidung nicht täuschen, mein Herr. Sie haben keine Türkin vor sich. Gestatten Sie, dass ich mich vorstelle? Constance Kelly. Miss Kelly aus London. Sehr angenehm. Mein Name ist Hedge. Hutchinson Hedge. Retten Sie mich, Mr. Hedge. Man hält mich gefangen. Und dann erzählte mir Miss Kelly ihre Geschichte. Sie war Modistin und gehörte zum Gefolge der Herzogin von Salisbury, als diese den Orient bereiste. In Konstantinopel trennte sie sich von der Herzogin und eröffnete einen Putzmacherladen. Sie arbeitete für viele vornehme Türken, auch für Selim Pascha. Dieser kam immer häufiger zu ihr und eines Tages bestellte er sie in seinen Palast auf der Insel Oxia, wo sie, wie er sagte, seiner ersten Frau einen Hut anmessen sollte. Aber dann... Dann ließ er mich nicht gehen. Er bestürmte mich, ich solle, denken Sie sich, Mr. Hedge, seine Konkubine werden. Natürlich weigerte ich mich, aber er gab nicht nach. Er zwang mich. Und so lebe ich denn seit mehr als einem Jahr auf dieser Insel als eine Gefangene. Helfen Sie mir, Mr. Hedge. Retten Sie mich. Gern, Miss Kelly. Wenn ich nur wüsste, wie. Na, vielleicht weiß Professor van Dusen was. Van Dusen? Ja. Der berühmte Professor van Dusen? Kein anderer, Miss Kelly. Und wenn einer sie hier rausholen kann, dann ist es der Professor. Er wird sich mit ihnen in Verbindung setzen und dann wird... Psst! Es kommt jemand. Ein Eunuch. Ich muss gehen. Weg war sie. Und ich stand da und schüttelte den Kopf. Das Leben ist eben manchmal doch ein Roman. Das musste ich gleich dem Professor erzählen. Ich machte mich auf die Suche und fand ihn, nebst Ali, im Dienstbotentrakt. Das heißt, in den Räumen, wo die Eunuchen untergebracht waren. Mein Zimmer, Professor Effendi. Das Werkzeug da auf dem Tisch. Professor, ja? Ich muss Ihnen etwas sagen. Später, Hedge, später. Stören Sie mich doch nicht. Wozu das Werkzeug, Ali? Es gehört zu meinen Aufgaben, Professor Effendi, leichtere Reparaturen an den Schmuckstücken der Damen auszuführen. Ach so. Van Dusen sah dabei nicht auf Hammer, Zange und Lötlampe, sondern aus unerfindlichen Gründen auf das Waschbecken daneben und auf das nicht gerade saubere Handtuch an der Wand. Dann war die Führung beendet. In unserem Pavillon berichtete ich dem Professor, was ich erlebt hatte. Er hörte zu, sagte nichts. Dachte nach. Nach einiger Zeit wurde er von Mahmud gestört. Der Pascha wünschte, ihn zu sehen. Der Fall, verehrter Pascha, ist so gut wie aufgeklärt. Schon? Wo ist der Diamant? Wer hat ihn? Bitte, Pascha, Sie sollten wissen, dass ich mich unter gar keinen Umständen über Einzelheiten zu verbreiten pflege, bevor meine Untersuchungen endgültig abgeschlossen sind. Ja, und wann sind Sie soweit? Heute Abend. Als Rahmen meiner Darlegungen schlage ich ein kleines Fest vor. In Ihrem Harem, Pascha. Darf ich mir Notizen machen? An der Fontäne, Hedge. Nur der engste Familienkreis. Sie, ich, Mr. Hedge. Ja. Mr. Hedge ist auch eingeladen. Ihre Frauen und Eunuchen. Mahmud, du hast den Professor gehört. Bereite alles vor. Hören ist gehorcht, oh Pascha. Danke. Auch ich werde mich jetzt zurückziehen, um noch einmal den Harem aufzusuchen. 2, 3 Punkte bedürfen noch eingehenderer Nachforschungen. Ihren schätzenswerten Ali werde ich dabei nicht brauchen. Wie Sie wollen, Professor. Schaffen Sie nur den Mond von Mekka wieder her. Unser zweiter Ausflug in den Harem hatte natürlich nur einen Zweck. Eine unbeobachtete Unterredung mit Miss Constance Kelly. Wir fanden sie, oder besser, sie fand uns unter einer Pinie im Park. Mr. Hedge hat mich informiert, Miss Kelly. Ich werde Ihnen helfen. Oh, danke. Andererseits benötige ich aber auch Ihre Hilfe. Ein wahres Glück, dass Sie Putzmacherin sind. Sie holen sich aus der Haremsgarderobe die Regenmäntel. Sie meinen die Gummipellerinen? Ja. Und aus dem Schuppen daneben nehmen Sie die Gummilösung und die Luftpumpen der Velocipeds an sich. Und wozu das? Soll Miss Kelly uns einen fliegenden Gummiteppich nähen? Sie, mein lieber Hedge, sind hier ganz und gar unnötig. Machen Sie sich nützlich. Holen Sie die goldene Schatulle des Mondes von Mekka. Bringen Sie sie in unseren Pavillon. Na, nun gehen Sie schon. Ja. Sie, Miss Kelly, tun dann Folgendes. Ich ging. Und deshalb hörte ich auch nicht, was der Professor mit Miss Kelly weiter ausbrütete. Als er bald darauf in den Pavillon kam, gab er auf meine Fragen, wie üblich, keine Antwort. Er drehte mir den Rücken zu und beschäftigte sich am Kohlenbecken sehr intensiv mit der Schatulle. So intensiv, dass wir uns am Abend verspäteten. Als wir eintrafen, war das Fest im Harem schon in vollem Gange. Die Fontäne rauschte, an den Bäumen hingen bunte Lampions, die Musik spielte und zwischen Sitzkissen und Tabourets produzierte sich eine Bauchtänzerin von unübersehbarer Fülle. Nehmen Sie Platz, meine Herren. Kommen Sie an meine Seite, Professor. Oh, danke, Professor. Und Sie, Mr. Hedge, setzen sich am besten daneben. Vielen Dank. Wie gefällt Ihnen die Darbietung? Nicht schlecht, Pascha. Ich verstehe allerdings nicht, warum man das Bauchtanz nennt. Die Dame wackelt doch eher mit ganz anderen Körperteilen. Seien Sie nicht so spitzfindig, Mr. Hedge. Champagner? Nichts dagegen, Pascha. Professor, Mr. Hedge, zum Wohl. Was denn, Sie trinken auch, Pascha? Ja, dürfen Sie denn das? Hat Ihr Prophet Ihnen nicht Alkohol verboten? Nicht doch, Mr. Hedge. Den Wein hat er verboten. Nur den Wein. Von Champagner hat er nichts gesagt. Zum Wohl. Eine neue Flasche, Mahmud. Hören ist gehorchen. Alles ganz nett soweit, aber zum Trinken waren wir eigentlich nicht hergekommen. Das fiel schließlich auch Selim Pascha ein. Er unterbrach Tanz und Musik und der Professor stand auf. Der Diamant des Propheten, meine Herrschaften, der berühmte Mond von Mekka, wurde nicht im eigentlichen Sinne gestohlen. Er wurde verlegt, allerdings bewusst und in böser Absicht. Verlegt? Was soll das heißen? Lassen Sie mich schildern, was in der vorletzten Nacht in jenem Haremsgebäude geschah, nachdem Sie, Pascha, und die reizende Imene es verlassen hatten. Der Mond von Mekka lag auf seinem Kissen, dort, wo Imene ihn hingelegt hatte. Mahmud wachte vor der Tür. Alles war ruhig. Da, Licht fällt von oben, vom Boden, durch 2 Löcher ins Zimmer. Dann schiebt sich durch eines dieser Löcher ein schmaler Stab hinunter, eine Bambusstange oder dergleichen. Das mit Leim bestrichene untere Ende erfasst den Diamanten, bewegt sich mit ihm seitwärts, hält direkt über der goldenen Schatulle. Ein kurzes Schütteln des Stabes, der Mond von Mekka löst sich und bleibt auf dem Boden der Schatulle liegen. Der Stab wird eingezogen. Ende des ersten Aktes. Vorhang und Applaus. Zweiter Akt. Wieder senkt sich etwas durchs Loch. Diesmal auf die senkrecht darunterstehende Schatulle. Eine Röhre aus weißem, hitzebeständigem Hornblende-Asbest. Und durch die Röhre ergießt sich geschmolzenes Gold in die Schatulle, bedeckt den Boden. Und, meine Herrschaften, bald auch den flachen Diamanten. Der Täter beobachtet den Hergang durch das zweite Loch in der Decke. Sobald der Mond von Mekka unter dem Gold verschwunden ist, zieht er die Röhre ein und verlässt mit seinen Gerätschaften den Boden. Am Morgen stellt man fest, der Mond von Mekka ist nicht mehr da. Große Aufregung, man sucht, aber man findet nicht. Das Gold in der Schatulle ist hart geworden. Wer bemerkt schon, dass der Boden sich um ein weniges gehoben hat? Erst später gelingt es einem nicht unbekannten Amateurkriminologen aus den vom Täter hinterlassenen Spuren, einer Asbestfaser und einem winzigen Goldfleck den Tatablauf zu rekonstruieren. Nicht enden wollender Beifall. Bravo, Professor. Bravo, bravo, selbstverständlich. Aber wo ist die Schatulle? Die Schatulle? In meinem Pavillon. Ali, bring sie uns. Hören ist gehorchen, Professor Effendi. Wer war es, Professor? Wer hat es gewagt, ein solch schändliches Spiel mit mir zu treiben? Und warum? Wie hieß doch gleich Ihr Untergebener, der zweite Aufseher der Schatzkammer? Nuri Bey, aber ich verstehe nicht. Ganz recht, Nuri Bey. Und wie es scheint, möchte Nuri Bey gern erster Aufseher werden. Deshalb hat er Ihnen Emine geschickt. Emine? Emine brachte Sie dazu, den Mond von Mekka hierher zu bringen. Emine arrangierte unter Ihren Augen, Pascha, Stein, Schatulle und Kissen auf solche Weise, dass der Ausführung der Tat nichts mehr im Wege stand. Emine, Licht meiner Augen, Sonne meines Lebens, Verräterin. Gnade, Gnade, oh Pascha. Keine Gnade. Deine Strafe wird fürchterlich sein. Doch Emine war lediglich Helfershelferin, Assistentin Pascha. Den Plan erdacht und den Trick praktiziert hat eine andere Person. Wer, Professor? Oh, Pascha! Professor Effendi! Die Schatulle! Die Schatulle ist verschwunden! Nirgends zu finden! Oh, Allah! Durchsuchen! Alles durchsuchen! Nicht nötig, Pascha. Es ist nicht nötig. Mit Hilfe eines Kohlenbeckens und einer Zange habe ich bereits heute Nachmittag den Stein aus seinem Versteck entfernt. Er befindet sich in meiner Westentasche. Moment, wo habe ich ihn denn? Ja, meine Herrschaften, hier bitte. Der Mond von Mekka. Oh. Nun zu Ihnen, Ali. Ich habe etwas Derartiges erwartet. Und Sie sind natürlich der Täter. Professor Effendi. Mein kluger Eunuch Ali. Ali ist zur gleichen Zeit wie Emine in ihren Besitz gekommen, Pascha. Eine abgekartete Sache. Er ist ein geschickter Handwerker und versteht etwas von der Goldschmiedekunst. Und er ist kein Eunuch. Was? An seinem Handtuch entdeckte ich Seifenschaum und Barthaare. Er rasiert sich also. Er hat sich als Eunuch nur ausgegeben, um im Auftrag von Nuri Bey und zusammen mit Emine in ihrem Harem den Mond von Mekka zu stehlen. Und gestehe, oder ich werde dir die Bastonade geben lassen, bis deine Füße nur noch aus rohem Fleisch bestehen. Ist es wahr? Sprich! Ich gestehe alles, Opascha. Der Mensch ist machtlos gegen das Kismet. Besonders, wenn das Kismet Van Dusen heißt. Mahmoud, Ahmed, Hussein, fesselt die Verbrecher! Ihnen, Professor Van Dusen, danke ich von ganzem Herzen. Glauben Sie mir, was ich nunmehr zu tun genötigt bin, bedauere ich zutiefst. Aber Sie werden einsehen, dass ich nicht anders handeln kann. Fesselt den Professor und Hedge Effendi und bringt sie dann mit Ali und Emine in den Folterkeller. Was soll denn das heißen? Finger weg! Ganz ruhig bleiben, mein lieber Hedge. Sie wissen zu viel, meine Herren. Und ich kann Sie, so leid es mir tut, nicht am Leben lassen. Die Säcke? Sind bereit, O Pascha. Steine? Noch nicht, O Pascha. Los, sammeln! Sie werden also noch ein wenig warten müssen, meine Herren, bis sich die Falltür für Sie öffnet und Sie ein unfreiwilliges kaltes Bad im Marmara-Meer nehmen müssen. Ab mit Ihnen, Mahmoud. Hören ist gehorchen, O Pascha. Verschnürt wie Weihnachtspakete wurden wir in einem feuchten Keller abgelegt, neben einer viereckigen Falltür. An den Wänden standen interessante Instrumente herum, Bratroste, Streckbetten und dergleichen, aber noch unangenehmer war mir der Anblick von ein paar leeren Säcken in einer Ecke. Ich wusste, wozu sie dienen sollten. Das Ertränken in Säcken ist eine alte osmanische Sitte. So hat zum Beispiel Sultan Ibrahim im 17. Jahrhundert 300 seiner Odalisken auf diese Weise beseitigen lassen. Ein Mann, der kurz darauf im Bosporus nach einem Wrack tauchte, berichtete... Können Sie nicht das Thema wechseln, Professor? Ich will nicht sterben. Allah steht uns bei. Ruhe bitte. Glauben Sie wirklich, dass ein Professor von Thusen sehenden Auges in seinen Tod geht? Ich habe natürlich alles vorausgesehen und gewisse Vorkehrungen getroffen. Hören Sie? Die Rettung naht. Professor? Miss Kelly? Ja, Professor. Haben Sie ausgeführt, was ich Ihnen aufgetragen habe? Alles erledigt. Sehr gut. Öffnen Sie die Tür. Geht leider nicht. Es gibt nur einen Schlüssel und den hat Mahmoud. Ah, das ist unangenehm. Was nun? Sie müssen durch die Falltür fliehen. Darunter ist ein enger Gang, der schräg nach unten zum Meer führt. Nach etwa 50 Metern stoßen Sie auf einen senkrechten Schacht. Er mündet im Wasserbecken an der Fontäne. Nachts ist das Wasser abgelassen. Wir sind gefesselt, Miss Kelly. Ich habe ein Messer. Ausgezeichnet. Schieben Sie es unter der Tür durch. Die Wache kommt zurück. Viel Glück, Professor. Bis gleich an der Fontäne. Sich mit auf den Rücken gebundenen Händen die Fesseln durchzusäbeln, ist keine Kleinigkeit. Das kann ich Ihnen versichern. Aber wir schafften es, dank Alis Geschicklichkeit. Dann öffneten wir die Falltür, krochen mühsam den rutschigen Gang entlang und stiegen dann im Schacht nach oben. Als wir im leeren Wasserbecken auftauchten, waren wir ganz schön außer Puste. Für einen nicht mehr ganz jungen Wissenschaftler ist es... Haben Sie sich großartig gehalten, Professor. Wie geht's jetzt weiter? Vor allem ohne Ali und Emine. Sie werden uns verlassen. Alles Weitere ist nur für mich und Mr. Hedge vorbereitet. Und natürlich für Miss Kelly. Sie sind nicht eingeplant und müssen sich selbst weiterhelfen. Alles Gute. Lasst euch nicht kriegen. Inshallah. Inshallah. Und so, ohne ein weiteres Wort, verschwanden die beiden von der Bildfläche und aus der Geschichte. Was aus ihnen geworden ist, habe ich nie erfahren. Wir, der Professor und ich, kletterten nach ihnen aus dem Becken und schlichen zu einem dichten Gebüsch, wo Constance Kelly auf uns wartete. Hier, ziehen Sie das über. Was ist das? Ein Eunuchenkittel für den Professor. Ah ja, sehr gut. Und für Sie, Mr. Hedge, Haremshosen und ein Frauenschleier. Und das soll ich anziehen? Ich denke nicht daran. Seien Sie vernünftig, Hedge. Wir können jeden Augenblick auf Wächter stoßen. Also gut, wenn es sein muss. Bitte. Aber warum muss ausgerechnet ich die Odaliske spielen? Kann ich nicht auch ein Eunuch sein? Mit Ihrem Schnauzbart machen Sie sich doch nicht lächerlich. No, Sie sehen als Eunuch auch nicht gerade überzeugend aus, Professor. Viel zu dünn. Sie sollten sich ausstopfen. Sie aber auch, mein lieber Hedge. Sonst kommt kein Türk auf die Idee, Sie für den Mond seiner Nächte zu halten. Oh, sagen Sie das nicht, Professor. Wenn ich mir ein bisschen Mühe gebe, kann ich sehr verführerisch sein. Hören Sie auf mit den Albernheiten. Kommen Sie. Wohin, meine Teure? Ans Ufer natürlich, zum Steg. Ist Mr. Hedge denn nicht im Bilde, Professor? Mr. Hedge, meine liebe Miss Kelly, ist niemals im Bilde. Sie hören es. Nach Folterkeller und Kletterpartie war Professor Van Dusen wieder ganz der Alte. Wir hüpften also so zierlich wie möglich durch den dunklen Park. Zum Glück begegnete uns keine Wache und schließlich standen wir am Ufer. Die Wogen des Marmara-Meeres rauschten, der Wind heulte und mir fiel das Herz in die Haremshosen. Wind aus Nordost, leider nicht sehr günstig. Wo ist denn das Boot? Was für ein Boot, Hedge? Wir haben kein Boot. Auf der ganzen Insel gibt es kein Boot. Sie wollen doch nicht schwimmen. 15 Kilometer bis zum nächsten Festland. Nein, Hedge, jedenfalls nicht direkt. Wo haben Sie die Anzüge, Miss Kelly? Hier, Professor, unter den Büschen. Ah, sehr gut. Was Sie im Licht des Mondes vor sich sehen, mein lieber Hedge, das sind drei Seerettungsanzüge, wie sie Captain Boynton vor etwa 30 Jahren entwickelt hat. Nach meinen Anweisungen hat Miss Kelly sie aus den Gummipellerinen konstruiert. Mit meinen Sklaven, ja, die natürlich nicht wussten, was sie da nähten. Die Anzüge sind luft- und wasserdicht, liegen fest am Hals an und können daher nach dem Anziehen aufgeblasen werden. Sie haben doch Luftpumpen und Gummilösung nicht vergessen, meine liebe Miss Kelly. Was denken Sie, Professor? Danke. Wir werden uns nun dieser unpassenden Kleidung entledigen und uns mit den Rettungsanzügen angetan ins Meer begeben, wo wir unsinkbar und vor Kälte geschützt mit Wind und Wellen treiben werden. Nach Südwesten nehme ich an. Um unsere Reise zu beschleunigen, werden wir von Miss Kelly präparierte Leinenstücke als Segel an Brust und Armen befestigen. Alles klar? Dann ans Werk, meine Herrschaften. Mir war das alles zwar ein bisschen schleierhaft, aber ich folgte einfach dem Beispiel der beiden anderen. Wir stiegen in die Gummianzüge, bliesen sie mit den Luftpumpen auf und verschlossen dann die Öffnungen mit Gummilösung. keine Sekunde zu früh, denn als wir wie drei runde Tonnen auf den Steg wackelten, sahen wir Laternen durch die Büsche leuchten, hörten wir Stimmen und das Bellen von Bluthunden. Alles durchsuchen! Eine hohe Belohnung dem, der sie findet! Da sind sie! Opascha! Ja, da sind sie! Lass die Hunde los! Mein Gewehr! Wo ist mein Gewehr? Sind wir soweit? Gut, was kann ich? Mein lieber Hedge, wir stechen in sie. Hei, hei, Captain! Segel setzen! Kurs Südwest! Südwestlich an! Wie die kleinen Kinder, Männer! Mehrere Stunden später, es wurde allmählich hell, segelten drei unförmige Gebilde mitten im Marmorameer. Wir treiben immer mehr, Professor. Die Strömung ist sehr stark. Wenn das so weitergeht, landen wir noch im Ägäischen Meer. Das glaube ich kaum, mein lieber Hedge. Wir werden vorher aufgefischt. Na, hoffentlich nicht von Selim Pascha. Nein, von dem Schiff. Rechts. Rechts? Sie meinen Steuerbord. Tatsächlich ein Schiff. Es kommt näher. Es stoppt. Es hat uns gesehen. Hallo! Ahoi, Schiffe Olm! Was für ein Schiff ist das? Dieses aus London. P&O-Linie. Unterwegs von Konstantinopel nach Port Said. Port Said? Das trifft sich gut. Und wer sind Sie? Professor van Dusen, nebst Begleitung. Nehmen Sie uns an Bord. Wir setzen ein Boot auf. Professor, Mr. Hedge, wir haben es geschafft. Gerettet. Haben Sie je daran gezweifelt? Sie wissen doch, Professor Dr. Augustus van Dusen findet immer einen Ausweg. Was ist denn das? Was ist das für ein Geräusch? Mein Anzug lässt Luft, Hedge. Hedge, halten Sie mich. Hilfe, Hilfe.